Schädel rein. Internetopfer, bis dein Kopf dadurch zerplatzt. Internetopfer, es will einfach nicht aufgeben, nein. Internetopfer, bleibt ein lächerlicher Spaß. Internetopfer, mit der Klinge in den Schädel rein. Internetopfer, bis dein Kopf dadurch zerplatzt. Internetopfer, es will einfach nicht aufgeben, nein. Internetopfer, bleibt ein lächerlicher Spaß. Du dreckiges Junkies-Objekt, hängst vor dem Display deines Computers und denkst, dass du mir meinen Kopf schreist. Und mit deiner hässlichen App fabrizierst du nur wertlosen Dreck. Der Kartoffel hält in deinen Dissen, ist ein ewiger Weiberknecht. Ich habe mich gut amüsiert, seine Fresse auf Bilder zu sehen. Darüber die Überschrift Kuschelzeit. Wie kann man nur so eine Lusche sein? Im Internet macht er auf Gangster, doch in Wirklichkeit bleibt er ein Blender. Bist du schon tief in den Arsch deines Lovers reingekrochen? Ich hab keine Zeit für die peinlichen Internetfazit, von denen man das Weinen und Heulen auf YouTube findet. Ich brauch euch nicht dessen, ihr seid schon genässt. Mit eurem Gesicht ist es wohl besser, ne Maske zu tragen, bevor man das Kotzen noch kriegt. Gargamel und Idefix, diese Kombination, seid ihr für mich? Kommt zum Graffiti-Fight, denn dort wartet der Endboss auf dich. Internetopfer, mit der Klinge in den Schädel rein. Internetopfer, bis dein Kopf dadurch zerplatzt. Internetopfer, es will einfach nicht aufgeben, nein. Internetopfer, bleibt ein lächerlicher Spaß. Internetopfer, mit der Klinge in den Schädel rein. Internetopfer, bis dein Kopf dadurch zerplatzt. Internetopfer, es will einfach nicht aufgeben, nein. Internetopfer, bleibt ein lächerlicher Spaß.